Das neu gebaute Zentrale Museum für klassenmäßige Erziehung in Pyongyang wurde im letzten einen Monat seit seiner Eröffnung von über 37.000 Leuten von 780 Einheiten, darunter Angehörigen der Volksarmee, wehrtätigen Jugendlichen, Studenten und Schülern besucht. Hier sind rund 1670 Fotos über 100 Kunstwerke, darunter Dioramen, Wachsstatuen und Skulpturen und mehr als 3000 Überreste und Beweismittel, die das bestialische Wesen und die Verbrechen der US-amerikanischen und japanischen Imperialisten, der südkoreanischen Marionetten und der Klassenfeinde entlarven zur Schau gestellt.